ARD. Und jetzt, verehrte Hörerinnen und Hörer, kein Mucks. Der Krimi-Podcast. Jacqueline! Herr Wirth. Ich habe Angst. Wo waren Sie? Sie können mir nichts beweisen. Ist das Ihre Hose? Nein, doch. Das ist nicht wahr! Ich habe nichts gemacht. Jemand rief mich an. Ich sage ja, ich habe es getan. Ich bin in Behandlung. Nein. Was sagen Sie? Ich kann es nicht. Herbert. Marion? Aber Heinz ist tot. Sie sind nicht Otto Schlünzel. Nein, ich habe Tante Hedwig nicht erschossen. Das ist alles. Hallo. Hallo. Sie heißen? Otto Schlünzel. Ich habe damit nichts zu tun. Hallo. Wer spricht denn da? Gisela. Kein Mucks, herzlich willkommen zum Krimi-Podcast. Dazu begrüßt Sie am Mikrofon Bastian Pastewka. Es ist Zeit für Radioschätze und darum geht es in Kein Mucks. Jeden Donnerstag fischen wir einen spannenden Krimi aus den Rundfunkarchiven und der landet sofort hier in der ARD-Audiothek. In dieser Ausgabe stellt wieder einmal der Mitteldeutsche Rundfunk das Funkfundstück der Woche. Es stammt aus dem Jahr 1960 und damals klang Radio noch so. Radio DDR bringt für Sie... Ja, aber diese freudige Fanfare ist dem heutigen Hörspiel absolut angemessen. Der MDR hat uns einen Mono-Thriller aus den Tonarchiven des Radios der Deutschen Demokratischen Republik hervorgezaubert. Radio DDR, erstes und zweites Programm. Ein Highlight, es wird Sie in jeder Hinsicht überraschen. Am 18. Juli 1960 um 19.50 Uhr lief dieses Hörspiel erstmals. Es heißt, Inspektor Meredith greift ein. Inspektor Meredith greift ein. Und wenn ein Krimi so einen Titel trägt, dann ist doch schon alles gut. Die Geschichte spielt in den USA oder zumindest, was die Macherinnen und Macher dieses Hörspiels für die USA hielten. Es werden herrliche Klischees herangezogen. Natürlich läuft Rock'n'Roll-Musik in New Yorker Bars und als Getränk werden zwei Flaschen Coca bestellt. Das FBI hat noch keinen bestimmten Artikel und der Name des Kommissars kein stabiles TH. Mein Name ist Meredith, Inspektor Meredith, Kriminalpolizei. Ja. Erschrecken Sie bitte nicht, ich wollte nur eine Auskunft von Mr. Harry Tyler. Das ist Inspektor Meredith oder Meredith, je nachdem, vom Kriminalbüro M, gespielt von Herwart Grosse. Außerdem habe ich in meiner Sammlung schon genug Beschreibungen von großen Unbekannten. Ja, was fällt Ihnen ein? Sie tun ja gerade so, als sei das hier ein Verhör. Ich tue nicht so, es ist eins. Und diesem Herwart Grosse gegenüber als verdächtiger Mr. Tyler, der Schauspieler Fred Düren. Und außerdem hören wir herrlich alte Summtöne. Police Department? Inspektor Meredith, bitte. Ich verbinde. Schön, was? Und dieser Inspektor Meredith hat auch einen Assistenten. Kriminalbüro M. Ryan. Er heißt Ryan und wird gespielt von Hanjo Hasse. Im Übrigen bearbeitet Meredith den Fall nicht mehr. Er hat ihn abgegeben an Kenfield. Die beiden Ermittlerstimmen in unserem nun folgenden Hörspiel, also die Darsteller Herwart Grosse und Hanjo Hasse, waren dem DDR-Kinopublikum vorwiegend als Schurken bekannt. Grosse war beispielsweise ein fieser Hofrat in dem DEFA-Film Robert Meyer, der Arzt aus Heilbronn von 1955. Und Hasse war der böse Malicorn in der Operettenverfilmung Die schöne Lürette von 1960. Ein Jahr vor Inspektor Meredith greift ein, spielten Grosse und Hasse gemeinsam in der DEFA-Komödie Bevor der Blitz einschlägt. Meredith? Also, unser Inspektor ist parat und greift jetzt ein. Los geht's. Ein DDR-Hörspiel von 1960 in der Regie von Lothar Dutombe. Verurteilte Mac O'Keefe auf dem Transport entwichen. Stop. Wir bitten um Mitfahndung. Stop. Mac O'Keefe versucht vermutlich New York zu verlassen. Stop. Mac O'Keefe versucht vermutlich New York zu verlassen. Inspektor Meredith greift ein. Ein Kriminalhörspiel von Karl Sonnabend. Ich habe dir gesagt, ich fliege. Noch hast du Zeit, es dir zu überlegen. Ja, ich weiß ja, Grace. Ob dann unserem ersten Urlaubstag nach Washington fliegen. Mein Gott, ich komme doch morgen, spätestens übermorgen wieder. Jack, bleib hier. Ob du das Spiel nun siehst oder nicht, wir haben so wenig Zeit füreinander. Darling, du weißt, ich tue alles für dich. Aber Baseball ist meine Leidenschaft. Ich bin doch übermorgen spätestens zurück und dann fahren wir sofort Heute raus. Ist mein erster Urlaubstag und ich will heute fahren. Du bleibst also hier, Jack? Nein, ich will meinen Koffer abgeben. Bitte, Sir? Ein Handkoffer nach Washington. Darf ich um die Flugkarte bitten? Ach so, ja. Bitte. Danke. Hey, Jim, warte mal einen Moment, ja? Hier ist noch ein Koffer für die DX-3. Jack, überleg es dir. Komm, nimm den Koffer. Sei doch nicht albern, Grace. Lassen Sie den Koffer zur Maschine bringen. Okay, Mr. Tyler. Du fliegst also? Ja. Jack, entweder wir fahren heute oder nie zusammen auf Urlaub. Hey, hallo, Grace. Grace! Na, daneben nicht. Soll ich den Koffer vielleicht nochmal zurückholen lassen? Nein. Habe ich was zu bezahlen? Nein, Mr. Tyler. Wog ja nur 8 Kilo. Achtung, Achtung. Die Fluggäste der Maschine TD-303 New York, Los Angeles werden gebeten, ihre Plätze einzunehmen. Hallo, mein Koffer für die Maschine nach Washington. In meinem letzten Augenblick. Ah, Mrs. Graham. Einen Moment bitte, Mrs. Graham. So. Macht $27. Was denn? $27? Der Koffer kann doch unmöglich so viel Übergewicht haben, dass ich... Überzeugen Sie sich selbst, Mrs. Graham. Wahrscheinlich haben Sie zu viel Kleider eingepackt. Ach, Unsinn. Dick! Dick! Ja? Was ist denn? Sag mal, was hast du denn alles in den Koffer gepackt? $27 soll ich dafür... $27? Ich hätte nicht gedacht, dass mein Geburtstagsgeschenk für dich so... Nein. Du hast an meinen Geburtstag gedacht? Ist der nicht süß? Ja, ja, Mrs. Graham, ich finde es auch sehr aufmerksam. Geht also in Ordnung, ja? Ja, natürlich. Hier, 20 und wie viel? 7. Danke, stimmt genau, Mrs. Graham. So, und das hier ist Ihr Gepäckschein. Danke. Ja, viel Zeit haben Sie ja nicht mehr bis zum Abflug. Es ist gleich 11. Attention, attention. Les passagers pour New York, Los Angeles, TD-303 sont prêts. Einen Whisky. Bitte, Sir. Ja, und dann bringen Sie mir bitte noch... Moment mal, ist die DX-307 schon gestartet? Ja, soeben, Sir. Ach, verflucht. Jetzt habe ich doch meinen Koffer im Flugzeug. Also den Whisky, bitte. Bitte, Sir. Verzeihung, ist dieser Platz hier noch frei? Ja, ist noch frei. Danke sehr. Der Whisky, Sir. Danke. Mir bitte auch einen, ja? Einen doppelten. Ja, Sir, ein doppelter Whisky. Na, wohl ein bisschen auf die Nerven gegangen. Der Abschied. Was, die Braut? Nein, meine Pflegemutter. Aha. Bitte? Der doppelte Whisky? Ja, vielen Dank. Und Sie? Haben Sie auch jemanden zum Flugplatz gebracht? Nein, ich wollte selber fliegen, nach Washington, aber... Mit der DX-307? Ja, aber in letzter Sekunde habe ich es mir überlegt. Ich bin ganz froh darüber, denn wenn ich geflohen wäre, hätte ich wahrscheinlich meine Braut nie wiedergesehen. Wieso? Naja, Sie kennen meine Braut nicht. Sie haben wohl noch keine? Nein. Naja, werde mal so langsam aufbrechen. Ganz wohl fühle ich mich nicht in meiner Haut, wenn ich daran denke, dass der hübsche kleine Reisewecker von ihr in dem Koffer ist. Der fliegt nun mutterseelenallein mit der DX-307. Police Department? Inspektor Meredith, bitte. Ich verbinde. Kriminalbüro M. Ryan. Hallo Ryan, hier ist Kennedy von der New York Times. Hallo Kennedy. Habt ihr Mac O'Keefe schon? Es soll ihm doch tatsächlich geglückt sein, trotz aller Kontrollen New York zu verlassen. Naja, im Übrigen bearbeitet Meredith den Fall nicht mehr. Er hat ihn abgegeben an Canfield. Gott straf mich, Canfield. Der arbeitet doch mehr mit dem Colt als mit dem Kopf. Wenn Mac O'Keefe dem in die Arme läuft, wird er kaum noch Zeit finden, sich nach einem geeigneten Friedhofsplatz umzusehen. Na und? Diese Methode ist bei Mac O'Keefe doch ganz angebracht, nicht? Nein, Sie sind ein Rohling. Ihr könnt doch den Mann nicht einfach über den Haufen schießen lassen. Allein mit dem Bericht über seine Hinrichtung würde ich schon ein paar $100 machen. Dann wollte ich außerdem noch eine spannende Story von seiner Flucht auf dem Transport zur Todeszelle machen. Bringt wieder ein paar $100. Aber dazu brauche ich den lebenden O'Keefe. Ja. Schließlich kann ich mir ja nicht alle Tatsachenberichte aus den Fingern saugen. Wenn ihr bei Canfield auf Mac O'Keefe hetzt, dann ist Story und Hinrichtung im Eimer. Das ist anzunehmen. Ich weiß aber eine andere Story für Sie, Kennedy. Na? Den Absturz der DX-307. Ach du lieber Gott, Flugzeugabsturz, ganz was Seltenes. Na, wenn es Sie nicht interessiert, dass die United Airlines das Wrack der DX wieder zusammengesetzt haben und dass Inspektor Meredith es besichtigt, dann... Meredith? Hm? Na, dann ist was dran. Und sehen Sie hier, Herr Inspektor. Ja. Und hier. Aha. Hier können Sie ganz deutlich sehen, dass die Wrackteile durch die Explosion im Kofferraum nach außen gebogen sind. Hm. Es besteht gar kein Zweifel, dass der Absturz der Maschine nur auf ein Verbrechen zurückzuführen ist. Hm. Sie können sich natürlich vorstellen, dass ich als Direktor der United Airlines den allergrößten Wert auf diese Feststellung lege. Ja, ja. Die United Airlines hat nur Maschinen modernster Bauart im Einsatz, die von erstklassig geschulten Piloten geflogen dafür bürgen. Ja, ich weiß, weiß. Habe den Prospekt schon mal gelesen. Befördern Sie nicht auch fremdes Gepäck in diesen Maschinen? Nein, nur das der Fluggäste. Aha. Die DX-307 war übrigens voll besetzt, 44 Fluggäste. Ja. Eine Identifizierung der Verunglückten war leider nicht möglich. Sie wissen ja, die gewaltige Explosion hat... Ja, ja, ich weiß. Aber konnte nicht doch ein fremder Koffer unbemerkt irgendwie in das Flugzeug geschmuggelt worden sein? Nein, nein, völlig ausgeschlossen. Unser Personal ist angewiesen, gewissenhaft zu arbeiten. Da muss also die Höllenmaschine im Gepäck der Passagiere gewesen sein. Ja, das müsste wohl. Na schön. Das war's, Herr Direktor. Ach, noch eins. Die Presse. Informieren Sie bitte noch nicht darüber, dass die 49 Insassen der DX-307 einem Verbrechen zum Opfer gefallen sind. Herr Direktor. Verzeihung, Herr Inspektor. Bitte, bitte. Ja, Dix, was ist denn? Sind Sie für einen Mr. Kennedy zu sprechen, Herr Direktor? Nein. Wer ist denn das? Ein Reporter von der New York Times. Ja, der soll an meinem Wagen warten. Kann ich doch etwas für Sie tun, Herr Inspektor? Ja. Schicken Sie mir doch morgen früh mal den Mann ins Präsidium, der am Tag der Katastrophe Dienst an der Gepäckannahme hatte. Es tut mir leid, dass Sie warten müssen, aber Inspektor Meredith ist sonst um diese Zeit schon immer hier. Macht nichts, kriege den Tag bezahlt. Schön ruhig hier so. So gar keine Aufregung. Ryan, Ihren Freund Kennedy zerreiß ich in der Luft. Haben Sie schon die New York Times gelesen? Da. Inspektor Meredith sucht den Mörder der 49 Insassen der DX-307. Und hier, DX-307 durch Höllenmaschine zum Absturz gebracht. Na, und so weiter, und so weiter. Woher hat der Bursche das überhaupt? Was muss ihm doch dieser Idiot von einem Direktor? Dieser Herr von der United Airlines wartet schon eine ganze Weile auf Sie, Inspektor. Vom LaGuardia Field. Gepäckannahme, nicht, hä? Ja, Sir. Sie, Ihren Direktor, schlage ich noch einen Schädel ein. Okay, Sir. Am besten treffen Sie ihn jetzt in der kleinen Weinstube am Zentralpark. Dort frühstückt er. Na, Spaß beiseite. Sie haben ja eben gehört, dass ich den oder die Mörder der Passagiere des Flugzeugs DX-307 suche. Vielleicht können Sie mir dabei behilflich sein. Ist Ihnen bei der Abgabe des Gepäcks irgendetwas bei den Fluggästen aufgefallen? Irgendeine Bemerkung vielleicht oder ein Umstand, der nicht, na sagen wir mal, nicht ganz alltäglich war? Ja, ging eigentlich alles ganz normal zu. Der kleinste Umstand, der vom Normalen abweicht, kann für uns von Bedeutung sein. Ja, ja, aber mir ist nichts aufgefallen. Das sind ja alles nur belanglose Bemerkungen, die Leute machen. Ja, das heißt, gemeckert wird natürlich auch. Mal über zu langsame Bedienung, mal über... Ja, also am meisten ärgern Sie sich, wenn Sie einen Übergewichtspreis... Warten Sie mal. Ja? An dem Tage, da hatte ich doch irgendwas, irgendeine Beanstandung wegen des Übergewichts. Ja. Es kann sein, dass es bei den Fluggästen der DX-307 war. Moment, ich werde mal in den Gepäckschein nachsehen. Ja, bitte, bitte, bitte. Murchison, Shine, Swiftly, Graham. Ach ja, natürlich. Mrs. Graham war's. Fliegt ziemlich oft mit unserer Maschine. Ja, die meckert ja immer. Diesmal war es das Übergewicht ihres Koffers. Mhm. Da stellen Sie sich vor, $27 musste sie für das Übergewicht bezahlen. $27, aber glauben Sie, sie hätte auch nur einen Cent Trinkgeld gegeben. $27? Ja. Für einen einzigen Koffer. Ist das normal? Nein. Mrs. Graham hat ja deswegen auch ihrem Pflegesohn Vorwürfe gemacht. Der hat nämlich den Koffer gepackt. Naja, dann wird er wohl ein paar Anzüge mehr eingepackt haben, als ihm seine Mama erlaubt hat. Ach, der ist doch gar nicht geflogen. Ach. Ryan, Sie können sich ja mal den jungen Mann, der den Koffer gepackt hat, ansehen. Okay, Inspektor, wird erledigt. Mein Gott. Was ist denn? Mir fällt eben ein, dass ein Fluggast noch leben könnte, wenn er auf seine Braut gehört hätte. Wieso? Tja, also die Braut dieses Fluggastes. Ja? Wie hieß er doch gleich? Hier ist die Passagierliste. Ja, danke. Tyler. Tyler? Ja, Jack Tyler hieß er. Jetzt erinnere ich mich deutlich. Jack sagte sie zu ihm. Jack, überleg dir's. Fliege nicht. Komm, ich nehme den Koffer. Irgendwie schien sie großen Wert auf den Koffer zu legen. Na, wahrscheinlich, um ihn am Abreisen zu hindern. Na, das wird uns ja die junge Dame dann selber erzählen. Ermitteln Sie mal den Namen, Ryan. United Airlines. Citizen Police, Kriminalabteilung M, Ryan. Ich möchte mal die Namen und Adressen der Angehörigen eines Mr. Tyler. Er war Fluggast in der Unglücksmaschine DX-307. Moment bitte. Hören Sie? Ja? Jack Tyler, Schauspieler? Ja, ja. Park Avenue 5. Park Avenue 5. Die Eltern Mr. Harry und Mrs. Tyler wurden sofort nach dem Unglück benachrichtigt, haben sich aber bis heute noch nicht gemeldet. Danke schön. Hat sich nicht sonst jemand gemeldet? Seine Braut vielleicht? Nein. Na, danke. Also, Ryan, was ist? Ja, niemand hat sich bisher gemeldet. Bisschen merkwürdig, Inspektor, nicht? Wieso? Die Eltern werden verreist sein, lassen sich die Post nicht nachschicken und so weiter und so weiter. Ich finde daran auch nichts besonders Auffälliges. Ja, schon richtig. Aber dass die Braut Tylers auch nicht von dem Tod ihres Bräutigams erfahren haben soll? Tja, werde ich mal in die Park Avenue gehen. Wie war die Nummer? 5. 5. Vielleicht kriege ich ein paar Informationen vom Portier. Tja, da fragen Sie mich zu viel. Wenn ich mich als Hauswart auch noch um die Bräute der Mieter kümmern sollte, dann überhaupt, warum fragen Sie sich bei Tyler selber? Wohnt doch hier. Es macht aber niemand auf. So? Ist aber jemand zu Hause? Der Wagen steht doch vor der Tür. Ja, das ist noch kein Beweis dafür, dass jemand zu Hause ist. Na, also gestern Abend stand er jedenfalls noch nicht da. So? Ja. Folglich wird wohl irgendjemand von Tyler in der Nacht nach Hause gekommen sein. Aha. Ja, klingeln Sie mal ein bisschen stärker. Na? Schönen Dank. Bitte, bitte. Ich werde es noch mal probieren. Guten Morgen. Guten Morgen. Sie wünschen? Ich hätte gern mal Mr. Harry Tyler oder auch Mrs. Tyler gesprochen. Bedauere, sind beide verreist. Aha. Und wer sind Sie? Und wer zum Teufel sind Sie denn? Mit welchem Recht reisen Sie hier am frühen Morgen an der Klingel? Mein Name ist Meredith, Inspektor Meredith, Kriminalpolizei. Ja. Erschrecken Sie bitte nicht, ich wollte nur eine Auskunft von Mr. Harry Tyler. Ja, vielleicht kann ich sie Ihnen geben. Treten Sie doch näher. Ja, danke. Bitte, nehmen Sie Platz. Danke sehr. Was also kann ich für Sie tun? Entschuldigen Sie. Bitte, bitte. Jack Tyler? Nein, da sind Sie falsch verbunden. Bitte. Nun, Herr Inspektor, was kann ich also... Weshalb starren Sie mich so an? Sie sind Jack Tyler? Ja. Der Schauspieler? Ach so, deswegen. Naja, ein Star bin ich noch nicht. Werde auch wohl kaum einer werden. Dazu müsste man schon etwas ganz Ausgefallenes tun. Ich wundere mich übrigens, dass Sie wissen, dass ich Schauspieler bin. Wissen Sie, Inspektor, um wirklich prominent zu werden, muss man irgendetwas Verrücktes tun, damit man erstmal mit Namen und Bild auf der Titelseite der Zeitung erscheint. Alles andere ergibt sich dann von selbst. Na, die Meldung braucht ja gar nicht zu stimmen. Hauptsache, sie ist recht sensationell. Aha. Nun, was nicht ist, kann ja noch werden. Ja, ich glaube sogar bestimmt, dass Sie noch eine recht bekannte Persönlichkeit werden. Na, dann toi, toi, toi. Wollen's hoffen. Was für eine Auskunft wünschten Sie denn von meinen Eltern? Ach, danke, die brauche ich nicht mehr. Aber eine Frage hätte ich an Sie. Sagen Sie, vermissen Sie nicht einen Koffer? Einen Koffer? Ja, einen Koffer. 8 Kilo wog er mit Inhalt, aufgegeben auf dem LaGuardia Field, als Passagiergut für das Flugzeug DX-307. Ach ja, natürlich. Mein kleiner Handkoffer. Hat man ihn zurückgeschickt? Mein Kompliment, Jack Tyler. Sie sind ein ausgezeichneter Schauspieler. Man könnte tatsächlich annehmen, Sie wüssten nicht, dass der Koffer mitsamt der DX-307 explodiert und abgestürzt ist. Was sagen Sie da? Das Flugzeug, mit dem ich nach Washington fliege, abgestürzt, sagen Sie? Warum blieben Sie eigentlich zurück? Mein Gott, den Mann hat mir das Schicksal geschickt. Wen? Ja, der mir die Flugkarte abkaufte. Sie haben Ihre Flugkarte verkauft? Ja, ist das so merkwürdig? Nur wie man es nimmt. Merkwürdig ist jedenfalls, dass Ihr Name auf der Passagierliste steht. Ja, das stimmt. Es war keine Zeit mehr zum Umbuchen und da... Naja, da ist er eben als Tyler geflogen. Wie hieß er denn wirklich? Tja, das weiß ich nicht. Es ging alles so schnell und... Ach, Sie wissen nicht den Namen des Mannes, dem Sie... Nein. Na, wenn Sie aber wissen wollen, wer da nun statt meiner ums Leben gekommen ist, dann könnte ich Ihnen eine ziemlich genaue Beschreibung... Eine Beschreibung von einem Mann, der gar nicht existiert, interessiert mich nicht. Außerdem habe ich in meiner Sammlung schon genug Beschreibungen von großen Unbekannten. Ja, was fällt Ihnen ein? Ich habe keinen Grund, Ihnen Märchen zu erzählen. Sie tun ja gerade so, als sei das hier ein Verhör. Ich tue nicht so, es ist eins. Das heißt, ich bin nicht hierher gekommen, um Sie zu verhören, denn Sie sind ja nach der Passagierliste tot. Mein Gott, ich habe Ihnen doch eben erzählt, wie das zustande kam. Ja, ich weiß. Also, wenn das alles mit rechten Dingen zuging, warum haben Sie sich dann nicht gemeldet, als Sie von dem Unglück erfuhren? Aber ich habe doch eben erst von Ihnen erfahren, dass das Flugzeug abgestürzt ist. Meine Braut und ich sind noch am selben Vormittag auf unser Grundstück gefahren. Es liegt sehr einsam, mitten im Wald. Aha, und da haben Sie so alles, was das Leben erst lebenswert macht. Taubstummes Dienstpersonal, kein Radio, kein Fernsehgerät. Und Zeitung bekommen Sie natürlich auch nicht. Naja, es mag unwahrscheinlich klingen, aber es ist so. Nur bliebe noch der Koffer. Wenn Sie nämlich, wie Sie erzählen, Ihre Karte an einen Unbekannten verkauft haben, warum haben Sie sich dann nicht Ihren Koffer, den Sie doch als Passagier gut aufgegeben hatten, sofort wieder zurückgeben lassen? Ja, zuerst habe ich in der Aufregung nicht daran gedacht und nachher war es zu spät. Was bezwecken Sie eigentlich mit Ihrer Fragerei? Ich suche den Mann, der das Flugzeug DX-307 durch eine in den Kofferraum eingeschmuggelte Sprengstoffladung zum Absturz brachte. Sie glauben doch nicht etwa, dass ich... Ich meine, weil ich meinen Koffer... Ich glaube gar nichts. Ich halte mich nur an Tatsachen. Und die sprechen gegen Sie, Tyler. Eines haben Sie schon erreicht... Morgen wird es wohl kaum eine Zeitung in Amerika geben, in der nicht Ihr Name in der Schlagzeile erscheint. New York Times! Sensationelle Aufklärung des heimtückischen Anschlages auf die DX-307. Ach, bitte sehr. Der totgeglaubte Schauspieler Jack Tyler des Mordes an 48 Insassen des Flugzeuges überführt. Bitte sehr. Der Henker wartet auf Jack Tyler. Atemberaubende Jagd. Der Henker wartet. Naja, die übliche Preislage. Geben Sie mir doch mal eine New Yorker Zeitung hier rein. Bitte. Wollen doch mal sehen, was sich unser Freund Kennedy wieder aus dem Pfoten gesogen hat. Sensationelle Aufklärung. Was denn? Was schreibt der hier? Jack Tyler des Mordes überführt? Ist denn dieser Bursche wahnsinnig geworden? Immer diese aus der Luft gegriffenen Schlagzeilen. Gott, na ja. Kennedy wollte eben eine besonders sensationelle Schlagzeile bringen. Na. Ich würde das nicht weiter tragisch nehmen. Und außerdem, Tyler ist ja auch so gut wie überführt. Bei einer so lückenlosen Indizienkette bleibt ihm ja gar nichts anderes übrig, als sich früher oder später zu einem Geständnis zu bequemen. Tyler gesteht nicht. Und ich habe das Gefühl, er hat auch gar nichts zu gestehen. Aber mal ganz abgesehen von meinem Gefühl. Ich finde auch kein Motiv... Das ihn zu einem derart scheußlichen Verbrechen... Versicherungsbetrug, Erbschaft, irgendwas in dieser Preislage muss es sein. Ist es aber nicht. Meine Ermittlungen erstrecken sich ja fast nur in dieser Richtung. Vorteile durch das Verbrechen hat er nicht. Wenigstens keine, die man ihm nachweisen könnte. Wie gesagt, manchmal habe ich das Gefühl, ich habe trotz aller belastenden Indizien den Falschen gegriffen. Und der Richtige oder die richtigen Mörder lachen sich ins Fäustchen. Gerade diese Indizien sind es nämlich, die mich dazu verleitet haben, mich nur mit Tyler zu befassen, weil ich in Tyler den Mörder gefunden zu haben glaubte. Glaubte? Ja, glauben Sie es denn heute nicht mehr? Nein. Tja, wenn aber Tyler nicht der Mörder ist, dann... Ja, dann muss es eben ein anderer sein. Ja, Miss Richards, was ist denn? Der Chef möchte Sie sprechen, Mr. Meredith. Ist gut, Miss Richards. Ach, Ryan. Ja? Sie sprachen dafür Versicherungsbetrug. Nun habe ich zwar alle Versicherungsgesellschaften abgeklappert, aber nur um Tyler etwas nachzuweisen. Erkundigen Sie sich doch mal, welche anderen Passagiere hochversichert waren. Man soll uns schließlich nicht nachsagen, dass wir Tylers wegen unsere Ermittlungen einseitig geführt, andere Spuren vernachlässigt haben. Ist gut. Ja. Na, werde ich mal zum Chef gehen. Und mich zum 21. Male fragen lassen, was es Neues im Fall Tyler gibt. Heute frage ich Sie nicht, was Sie über den Fall Tyler zu berichten haben. Heute berichte ich Ihnen etwas darüber. Ah. FBI will nämlich, aber das kann Ihnen ja Mr. Keating vom FBI selber sagen. Bitte, Mr. Keating. Naja, um es kurz zu machen, Mr. Meredith. Ich soll Sie im Auftrag des FBI ersuchen, mir sämtliches Material dieses Falles auszuhändigen. Was? FBI wird den Fall weiter bearbeiten. Und warum, wenn ich fragen darf? Was hat FBI damit zu tun? Aufgabe des FBI wäre, einzugreifen, wenn der Täter flüchtig wäre und dabei den Hoheitsraum des Staates New York verlassen hätte. Das ist aber gar nicht der Fall. Im Gegenteil. Er ist, das wissen Sie doch selbst, von der Citizen Police of New York bereits festgenommen. Im Staate New York wohlgemerkt. Was also, frage ich Sie, hat die Bundeskriminalpolizei damit zu tun? Also ich bin nicht hier, um Fragen zu beantworten, Mr. Meredith. FBI ersucht Sie um die Akten und ich bitte Sie, sie mir sofort auszuhändigen. Moment mal, Mr. Keating. Sie scheinen die Situation zu verkennen. FBI ist nicht unsere vorgesetzte Dienststelle. Sie sind als FBI-Detektiv zu uns gekommen, um mit gleichberechtigten Beamten der Polizei des Staates New York zu sprechen. Mhm. Dazu sind wir immer bereit. Aber wie gesagt, Befehle nehmen wir von Ihnen nicht entgegen. Das tut mir leid, aber das werden Sie wohl müssen. Es gibt eine Verordnung, nach der FBI als einzige Dienststelle der Staaten alle Fragen der Sabotage, Spionage und der politischen Verbrechen zu behandeln hat. Entschuldigen Sie, Mr. Keating, aber was hat das mit dem Fall Tyler zu tun? Tylers Motive sind politischer Natur. Lächerlich. Ach, können Sie mir etwa ein anderes Motiv sagen? Wie begründen Sie überhaupt Ihre Annahme, dass es sich um ein politisches Attentat handelt? Oh, ganz einfach, Mr. Meredith. Tyler hatte den Auftrag, zwei Mitglieder des Komitees gegen unamerikanische Umtriebe unauffällig zu liquidieren. Die beiden Komiteemitglieder waren Fluggäste der DX-307. Nun, und Tyler hat die günstige Gelegenheit benutzt. Also, diese Begründung ist so schön, dass ich Ihnen mein gesamtes Material zur Verfügung stelle. Aus Spaß, wissen Sie? Ich möchte nämlich gern wissen, zu welchem Zeitpunkt Sie dann feststellen werden, dass Sie, wie man so sagt, mit Zitronen gehandelt haben. Aber Meredith, ich bitte Sie. Vielleicht täuschen Sie sich. Gut, Sie sollen Tyler und die gesamten Ermittlungen über ihn haben. Bis heute Nachmittag muss ich FBI allerdings noch gedulden. Heute Nachmittag also. Weiter hätten wir uns wohl nichts zu sagen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Wiedersehen, Mr. Keating. Das ist ein unangenehmer Bursche. Ja, was wollen Sie jetzt tun, Meredith? Wie ich Sie kenne, überlassen Sie Tyler nicht einfach dem FBI. Halten Sie ihn nun eigentlich für den Täter? Nein, nicht mehr. Haben Sie eine andere Spur? Noch nicht. Aber der wirkliche Täter wird sich durch die Verhaftung Tylers und durch die Pressemeldung über ihn völlig sicher fühlen und desto leichter zu fassen sein. Ja, Mr. Ryan, auch unsere Gesellschaft hat durch die Flugzeugkatastrophe einen erheblichen Verlust erlitten. Drei Fluggäste der DX-307 sind nämlich mit ziemlich hohen Beträgen bei uns versichert gewesen. Ein Mr. Wilk mit $75,000, eine Mrs. Graham, diesen Auftrag habe ich übrigens Graham? Selbst. Zeigen Sie mir doch mal die Police. Moment. Bitte, hier. Danke. Richard Graham? Ja, das ist der Pflegesohn der Mrs. Graham. Zu seinen Gunsten hat sie die Versicherung abgeschlossen und ja, dann... Ja, ich sehe. Am 16. August. Ja, aber das war doch nur 5 Tage vor der Katastrophe. Eben, für die einzige Prämie, die Mrs. Graham gezahlt hat, kassiert jetzt der Pflegesohn $50,000. Ein schönes Geschäft, nicht wahr? Und dabei wollte Mrs. Graham dieses so vorteilhafte Geschäft nicht einmal machen. Man versteht sich. Sie selbst könnte ja auch nicht die $50,000 kassieren, ne? Eben, und deswegen zeigte sie wohl auch gar kein Interesse für meine Ausführungen. Besondere Mühe habe ich mir daher auch gar nicht gegeben. Eigentlich hatte ich an der Imbissstube der Mrs. Graham nur kurz Halt gemacht, um eine Tasse Kaffee zu trinken. Na, wie kam es denn aber doch zu einem Abschluss? Noch dazu mit einer so hohen Summe. Weiß der Teufel, was sie plötzlich dazu bewogen hat. In ihrer Imbissstube jedenfalls zeigte sie, wie gesagt, absolut kein Interesse. Umso überraschter war ich natürlich, dass sie einige Tage später uns dann doch einen Vertrag, den ich für den Fall, dass sie sich doch noch entschließen sollte, zurückgelassen hatte, korrekt ausgefüllt zuschickte. Ein bisschen sonderbar, nicht? Haben Sie denn nicht rückgefragt? Es konnte doch ein Irrtum sein. Nein, nein. Der Schwager der Mrs. Graham, dem ich die Police aushändigte, hatte die erste Prämie für $50,000 bezahlt. Warten Sie mal. Ich habe doch eine Quittung hier, dass er die Police erhalten hat. Ja, hier ist sie ja. Robert Graham, Uhrmacher, Manhattan. Na und so weiter. Bitteschön. Danke. Die nehme ich mal mit. Und den Versicherungsvertrag der Mrs. Graham auch. Nein, das geht nicht, Mr. Ryan. Ohne den Vertrag kann ich ja das Geld nicht auszahlen. Der junge Mann war nämlich noch nicht hier. Na, dann zahlen Sie es eben nicht aus. Was Sie da erzählt haben, Ryan, klingt in der Tat merkwürdig. Zeigen Sie doch mal her den Vertrag. Bitte. Danke. Wir sind auf der richtigen Fährte, Inspektor. Bedenken Sie die Indizien, die gegen ihn sprechen. Er hat den Koffer seiner Pflegemutter gepackt. Mhm. Dann der sonderbare Abschluss der Versicherung, von dem Mrs. Graham bestimmt nichts wusste. Mhm. Von der Erbschaft ganz zu schweigen. Gut gehendes Schnellrestaurant an der Autostraße nach Chicago. Und hier hätten wir auch das Motiv, das wir bei Tyler vergeblich suchten. Und dieser Onkel, der Uhrmacher, der ist mit im Komplott. Inspektor, nehmen Sie diese beiden Männer fest und Sie haben die Mörder. Das kann ich nicht, Ryan. Sie haben vergessen, dass ich den Fall DX-307 dem FBI übergeben habe. Ich bin nicht mehr befugt, irgendwas in diesem Fall zu unternehmen. Ja, dann müssen Sie eben dem FBI unseren neuen Verdacht mitteilen. Ryan, Mann, nicht für einen Wald voll Affen würde ich das tun. Damit würde ich ja zugeben, dass ich den Fall DX-307 weiter bearbeite. Nein, Ryan, verhören oder gar festnehmen können wir Graham nicht. Aber wir können uns ja mal ganz zwanglos mit ihm und seinem Onkel unterhalten, nicht wahr? Dabei kommt manchmal mehr raus als bei einem Verhör. Inzwischen soll FBI seinen politischen Attentäter ruhig weiter verhören. Stellen Sie sich auf die Bühne, Tyler. Scheinwerfer. Wollen Sie gestehen, Tyler? Nein. Gut. Beginnen wir also von vorn. Ich mache das nicht mehr mit. Ich bin unschuldig, hören Sie. So, so. Ich bin unschuldig. Sie wollten angeblich nach Washington fliegen, um sich ein Baseballspiel anzusehen? Ja, Washington Top Stars gegen Red. Haben Sie Beweise dafür? Mein Freund Frank Greenwood hatte eine Karte für mich gekauft. Ist das vielleicht jener Freund, für den Sie vor circa 4 Monaten vor dem Komitee gegen unamerikanisches Verhalten ausgesagt haben? Ja, eben dieser. Interessant. Er wurde damals freigesprochen. Wussten Sie, dass sich 2 Mitglieder des Komitees in dem abgestürzten Flugzeug befanden? Nein. Warum sind Sie also nicht geflogen? Ich sagte Ihnen doch bereits, meine Braut... War Ihre Braut erst kurz vor Ihrem Abflug, als Sie sich mit ihr bereits auf dem Flugplatz befanden, gegen diese Reise? Natürlich nicht. Wir hatten uns vorher schon darum gestritten. Warum haben Sie dann eine Flugkarte gekauft? Weil ich zu dem Spiel wollte. Sie wollten zu dem Spiel, Ihre Braut war dagegen. Sie blieben bei Ihrem Entschluss. Erst nachdem Sie die Flugkarte gekauft und Ihr Gepäck aufgegeben haben, entschließen Sie sich anders. Und das ohne jeden ersichtlichen Grund. Geben Sie doch endlich zu, dass Sie die Flugkarte nur gekauft haben, um Ihren Koffer mit der Höllenmaschine unter das Passagiergut zu schmuggeln. In meinem Koffer war keine Höllenmaschine. Was hatten Sie also dann in Ihrem Koffer? Mein Gott, wie oft fragen Sie mich das noch? Was jeder anständige Mensch im Koffer hat, wenn er 1 bis 2 Tage unterwegs ist. Ich habe nicht gefragt, was jeder anständige Mensch im Koffer hat, sondern was Sie im Koffer hatten. Na was also? Schlafanzug, Oberhemd, Rasierzeug, Seife und mehr weiß ich nicht. Überlegen Sie mal. Warum? Sie wissen es ja besser als ich. Sie haben mich ja schon 20 Mal danach gefragt. Vielleicht fällt Ihnen beim 21. Mal ein, was Sie vergessen haben anzugeben. Nein, ich bin müde. Na, dann werden wir es Ihnen sagen, was Sie vergessen haben anzugeben. Einen Wecker. Einen Wecker? Ja, ja, das stimmt allerdings. Den habe ich wirklich vergessen. Sehr wichtig. Den Wecker und die übrigen Teile der Höllenmaschine auch. Ist der junge Mann da? Ja, Mr. Keating. Bitten Sie ihn herein. Wollen Sie bitte eintreten, Mr. Graham? Kennen Sie den jungen Mann? Tyler? Ja, ich erinnere mich. Wir saßen im Flughafenrestaurant zusammen. Gut. Wie war das nun, Mr. Graham? Bitte erzählen Sie doch mal. Ja. Also, ganz genau kann ich unser Gespräch nicht wiedergeben. Mr. Tyler war, wie soll ich sagen, etwas konfus. Ich fragte ihn, ob er auch jemanden zum Flugplatz gebracht hätte. Und darauf lachte er so komisch und sagte, er hätte doch selber eine Flugkarte. Aber er hätte sich das mit dem Flug überlegt in letzter Sekunde. Die Braut von Tyler, Mr. Keating, sagte uns, dass er das ihretwegen getan hätte. Sie hätte ihm gesagt, dass er sie, wenn er nach Washington flöge, nie wiedersehen würde. Also wenn wir die Aussagen der Bräute unserer Kunden ernsthaft in Betracht ziehen wollten, dann brauchten wir keine Zuchthäuser mehr. Lassen Sie mich mit der Braut zufrieden. Wie war nun die Geschichte mit dem Wecker, Mr. Graham? Ja, im Laufe der Unterhaltung, da sagte er einmal, so ganz unvermittelt und ohne jeden Grund, dass sich so ein kleiner Wecker immer bezahlt macht. Er selbst hätte auch einen im Koffer. Mir war das alles so unverständlich, so wirr. Wissen Sie, ich wusste doch damals nicht, dass sein Koffer in dem Flugzeug war, in welchem meine Pflegemutter... Sie verdammter Lügner! Sie versuchen... Halten Sie Ihren Mund, Heiler! Sehen Sie denn nicht, dass Mr. Graham... Das tut mir leid, Mr. Graham. Ich kann Ihren Schmerz verstehen. Aber wir sind leider gezwungen, das alles noch einmal... Wollen Sie ein Glas Wasser? Nein, nein, danke. Ich bin schon wieder ganz okay. Hm, gut. Haben Sie sich dann noch weiter unterhalten? Ja. Über den Kommunismus. Also das ist doch die Höhe. Unterbrechen Sie nicht dauernd den Zeugen, Tyler. Bitte, fahren Sie fort, Mr. Graham. Eigentlich war das gar keine Unterhaltung, sondern mehr ein Vortrag. Mr. Tyler sprach und ich hörte zu. Es war ziemlich konfuses Zeug, was er da sagte. Was zum Beispiel? Er sagte zum Beispiel, dass man das Komitee gegen unamerikanische Umtriebe mit allen Mitteln bekämpfen müsse und so weiter. Mit allen Mitteln, sagte er? Ja. Nun, Tyler, jetzt dürfen Sie sprechen. Was haben Sie auf die Aussagen des Mr. Graham zu erwidern? Nichts. Dieser junge Bursche ist doch ein gelernter Zeuge. Ich habe nicht die Absicht und auch keine Lust, die Aussagen eines Berufszeugen, um nicht zu sagen FBI-Spitzels, zu widerlegen. Gut, Tyler, wenn Sie Ihre Chancen nicht wahrnehmen wollen und belastende Aussagen durch Beleidigungen umgehen, bitte, mir soll's recht sein. Mr. Graham, stehen Sie in irgendeiner Verbindung zum FBI? Nein. Mr. Graham, haben Sie Geld vom FBI erhalten oder sind Sie in Ihren Aussagen irgendwie beeinflusst worden? Nein. Ich bin heute zum ersten Mal beim FBI. Ich habe das Bild Tylers in der Zeitung gesehen und mich an das Gespräch mit ihm im Flughafenrestaurant erinnert. Und daraufhin bin ich freiwillig hierher gekommen, um eine Aussage zu machen. Nun, Tyler, was sagen Sie dazu? Wollen Sie jetzt vielleicht ein Geständnis ablegen? Ich sagte bereits, wofür ich diesen jungen Burschen halte. Also? Nein. Nein. Gut. Dann bringe ich Sie eben ohne Geständnis vor die Geschworenen. Die Indizien dafür reichen ja jetzt völlig aus. New York Times! Tyler durch die Aussage des Zeugen erneut schwer belastet. New York Times! Tyler durch die Aussage... Ich weiß nicht, Inspektor. Aber der Bericht in der New York Times über die Aussagen Richard Grahams beim FBI, die erwecken in mir doch einige Zweifel. Vielleicht verdächtigen wir ihn doch zu Unrecht? Was? Im Gegenteil, Ryan. Gerade jetzt, nach seiner Aussage vor dem FBI, bin ich fest davon überzeugt, dass wir den richtigen Fisch im Netz haben. Seine belastenden Aussagen sind mir nämlich etwas zu belastend. Und außerdem kommen sie mir auch den Wünschen des Mr. Keating, der ja unbedingt aus der Katastrophe einen politischen Fall machen will, zu auffällig entgegen. Halten Sie denn auch Graham für einen FBI-Spitzel? Nein, Graham hatte sicher andere Gründe. Also ein Mörder bleibt meines Wissens im Hintergrund und geht nicht in die Höhle des Löwen. Warum also ging er zum FBI? Aus Angst. Graham hat Angst. Er fühlt sich nicht sicher, solange Tyler nicht verurteilt ist. Diese Verurteilung will er auf jeden Fall erreichen. Und darum diese Geschichte von dem Kommunisten Tyler, mit der er haargenau das trifft, was sich Keating wünscht. Übrigens nicht schlecht kombiniert. Ein ziemlich geschickt an den Mann gebracht. Scheint ein intelligenter Bursche zu sein, dieser Graham. Na, vorladen können wir ihn ja nicht, aber gegen eine harmlose Unterhaltung in der Imbissstube wird ja wohl auch FBI nichts einzuwenden haben. Ganz hübscher Laden, Ryan, nicht? Ja, scheint eine richtige Goldgrube zu sein. Aha. Bitte? Guten Tag. Zwei Coca. Bitte schön. Wollen Sie sich nicht setzen? Oh. Nein, danke. Übrigens ist Mr. Graham da. Der Chef? Ja, da hinten steht er ja. Ach so. Wer ist denn der andere junge Mann? Der? Das ist der Boss. Hey? Der Boss der Frankie Boys. Ach so, so. Seit dem Tode der Mrs. Graham. Meine Chefin ist nämlich bei einem Flugzeugunglück umgekommen. Ja, ich weiß, ich weiß. Also seitdem hat er sich redliche Mühe gegeben, unseren Whisky-Umsatz zu verdoppeln. Meine Chefin hätte ihm nicht ein Glas Whisky auf Kredit gegeben. Geschweige denn ganze Flaschen. So. Mich geht's ja nichts an. Soll der Chef sehen, wie er das Geld von ihm reinkriegt. Wünschen die Herren noch etwas? Nein, danke. Nachher vielleicht. Erst wollen wir mal Ihren Chef begrüßen. Bleiben Sie mal hier, Ryan. Gut, ich gehe erst mal allein rüber. Guten Tag, meine Herren. Mr. Graham? Ja, bitte. Ach, kann ich Sie mal einen Moment allein sprechen? Ja, warum handelt es sich denn? Was wird er schon wollen? Wie eine Waschmaschine andrehen oder einen Kühlschrank? Wollen wir uns nicht da drüben hinsetzen, Mr. Graham? Ich glaube, da sind wir ungestörter. Du bleibst hier, Dick. Er kann ja ebenso gut hier sagen, was er von dir will. Wer sind Sie eigentlich, dass Sie dem Chef hier Befehle erteilen? Also das lieben wir. Kommt hier rein, trinkt eine Flasche Coca und fragt die Gäste, wer sind Sie eigentlich? Ich bin der Fürst Orsini. Aha. Und falls du außerdem noch wissen willst, was ich hier mache, ich suche die trauernde Soraya zufrieden. Außerordentlich. Mein Kollege da am Buffet und ich, wir sind übrigens von der Kriminalpolizei. Auch zufrieden? Ja, Sir. Na, wunderbar. Gleich eine ganz andere Stimmung, nicht wahr? Ryan? Ja? Kommen Sie doch mal einen Moment her. Also, das hier ist Mr. Graham und das hier Mr. Wie heißen Sie eigentlich? Harvey Williams. Also, Mr. Graham, wir hätten gern mal einen kurzen Blick in Ihre Geschäftsbücher geworfen. Wir haben da eine anonyme Anzeige bekommen, dass Sie nicht einwandfrei geführt seien. Ich halte ja nichts von anonymen Anzeigen, aber wir müssen leider jeder Anzeige nachgehen. Sie erlauben doch, dass Mr. Ryan sich mal kurz davon überzeugt, ob was Wahres an der Sache dran ist. Tja, natürlich. Sehr liebenswürdig. Bitte, kommen Sie, Mr. Ryan. Also, das da von vorhin. Ja? Das nehmen Sie mir doch nicht übel, Inspektor. War nämlich bloß Spaß, nicht? Schon gut, schon gut. Sie sehen gar nicht aus wie ein Kriminalinspektor. So? Naja, wie man sich täuschen kann, nicht wahr? Da sind wir wieder. Alle Bücher waren in Ordnung. So. Nicht wahr, Mr. Ryan? Ja, alles in Ordnung. Aha. Das hätte mich auch gewundert. Meine Pflegemutter war nämlich sehr gewissenhaft. Jeden Pfennig hat sie eingetragen. So, so. Mr. Ryan war übrigens nicht weniger gewissenhaft. Sogar das Haushaltsbuch hatte sich zeigen lassen. Naja, typischer Beamter. Also dann entschuldigen Sie bitte die Störung, Mr. Graham. Bitte. Ach, übrigens, da fällt mir ein, mein Uhrmacher heißt auch Graham. Wohnt in Manhattan. Ist das vielleicht ein Verwandter von Ihnen? Ja. Das ist mein Onkel. So, so. Ja, er war mindestens schon 2 Jahre nicht hier gewesen. Meine Pflegemutter verstand sich nämlich nicht so recht mit ihm. Aha, aha. Na dann, auf Wiedersehen, meine Herren. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Und gute Fahrt, meine Herren. Na, was war, Ryan? Erzählen Sie doch mal. Tja, da gibt's nicht viel zu erzählen. Nirgends eine Eintragung, dass Mrs. Graham die Versicherungsprämie gezahlt hat. So. Selbst im Haushaltsbuch nicht. Bestimmt hatte sie selbst keine Ahnung von dem Abschluss der Versicherung. Nun, bestimmt kann man ja so ohne weiteres nicht sagen. Kann ja ihre Gründe gehabt haben, diese Eintragung nicht zu machen. Mit Bestimmtheit kann man nur eins behaupten. Bestimmt hätte sie nämlich nicht den Uhrmacher, mit dem sie seit Jahren verfeindet war, beauftragt, eine so wichtige Angelegenheit zu erledigen. Tja, der Meinung bin ich auch. Die Unterschrift von Mrs. Graham ist übrigens leicht nachzuahmen. So. Äußerst primitive Handschrift. Ob die Unterschrift auf dem Vertrag gefälscht ist, kann nur ein Experte feststellen. Hey, Ryan, wohin fahren Sie denn? Hier lang geht's doch nicht nach Manhattan. Ach so, Sie wollen jetzt gleich? Ja, natürlich. Wir fahren gleich zu dem Uhrmacher. Guten Tag, meine Herren. Verzeihung, Mr. Robert Graham? Ja, was wünschen Sie? Kriminalpolizei, wir haben ein paar Fragen an Sie. Bitte, worum handelt es sich? Sagen Sie, Mr. Graham, Sie sind doch mit der tödlich verunglückten Mrs. Graham verwandt. Ja, aber einen Grabstein oder sowas bestelle ich nicht. Nicht einen Cent, weder für Blumen noch für einen Stein, gebe ich für Sie aus. Sagen Sie, 2 Jahre lang haben Sie Mrs. Graham nicht gesehen? Ja, so ungefähr. Aber das ist ja eine Privatangelegenheit und ohne Interesse für Sie. Gut. Wenn Sie, wie Sie sagen, mit Mrs. Graham verfeindet waren und Sie 2 Jahre nicht gesehen haben, wie kommt es dann eigentlich, dass Sie eine Lebensversicherung über $50,000 für Sie abschlossen? Mrs. Graham hat Ihnen doch bestimmt nicht den Auftrag dafür gegeben. Was wollen Sie damit sagen? Wenn Sie Hintergedanken haben, dann immer frisch von der Leber weg damit. Ja, glauben Sie denn, hier gehe etwas nicht den rechten Dingen zu? Sie können uns vielleicht vom Gegenteil überzeugen. Darauf können Sie sich verlassen. Mein Neffe sollte für seine Pflegemutter den Vertrag zur Versicherungsgesellschaft bringen. Ja. Nun, das Geld für die erste Prämie hat er natürlich von meiner Schwägerin mitbekommen. Angeblich aber verloren. Nun kam er zu mir, um sich Neues zu leihen. Ich lehnte ab. Aber schließlich ließ ich mich doch beschwatzen. Das heißt, ich gab ihm das Geld nicht, sondern brachte Vertrag und Geld selber zur Versicherung. Aha. Nun, mein Misstrauen schien ihn übrigens nicht weiter gekränkt zu haben, denn er war gleich einverstanden damit. Mr. Graham, bitte eine Frage noch. Bitte? Halten Sie Ihren Neffen Dick eines Verbrechens für fähig? Ich weiß nicht. Nanu, da sind Sie ja schon wieder, meine Herren. Was vergessen? Ja, der Chef nicht mehr zu Hause? Doch, doch, ist mit Harvey oben auf seinem Zimmer. So. Wenn Sie keine Zeit haben, gehen Sie ruhig rauf, diese ja? Tür da. Vielen Dank. Die Tür ist ja verschlossen. Nanu? Ja. Na, dann kommen Sie mal hinter die Theke. Von hier aus kommen Sie durch das Schnapslager auch in sein Zimmer. Also. Der Chef hat zwar das Betreten des Lagers verboten, aber bei Ihnen... Sie sind doch von der Polizei, nicht? Ja, ja. Was macht denn mein Kaffee? Ja, ja, ich bringe ihn ja schon. Einen Moment, meine Herren, ich bin gleich wieder da. Bitte, bitte. Sagen Sie, wollen Sie wirklich Graham verhaften? Wir haben keinerlei direkte Beweise und auch keinerlei Befugnisse. Wir werden Ärger mit dem FBI haben. Also, was ist nun, Ryan? Sind Sie der Ansicht, dass Graham der Täter ist oder nicht? Ja, aber... Na, also. So, da bin ich wieder. Kommen Sie, meine Herren. Ja. Diese Treppe rauf und dann links. Moment mal. Psst. Wie lange soll ich denn noch warten? 3 Monate? 4 Monate? Oder vielleicht ein Jahr? Schnell rein, schalten Sie Ihr Tonbandgerät ein. Los. Das könnte dir so passen. Schrei doch hier nicht so rum. Nach Tagen bekommst du denn das hin? Ah, Mr. Keating. Was kann ich für Sie tun? Nur eine Auskunft, Mr. Meredith. Bitte? Ich versuchte eben, Mr. Graham telefonisch zu erreichen. Und da erfuhr ich, dass Sie ihn in Ihrem Wagen... Übrigens, sonderbarer Zufall. Ja, wir haben ihn und seinen Freund bis hierher mitgenommen. Wir müssen ihn unbedingt heute noch sprechen. Haben Sie eine Ahnung, wo er jetzt sein könnte? Ja, natürlich. Hier. Hier? Ja, was macht er denn hier? Er wird verhört. Ach. Ja, und ich glaube übrigens kaum, dass er Ihnen nach dem Verhör noch irgendwie von Nutzen sein könnte. Der Prozess gegen Tyler wird nicht stattfinden. Und warum nicht, wenn ich fragen darf? Weil Graham die Aussagen, die er vor dem FBI gemacht hat, wohl zurücknehmen wird. Aha. Ja. Ach, deswegen waren Sie also in der Imbissstube. Sie wollten unseren Zeugen beeinflussen. Ist Ihnen wohl unangenehm, dass ein Kommunist auf den elektrischen Stuhl kommt? Wie? Mir ist es unangenehm, wenn ein Unschuldiger auf den elektrischen Stuhl kommt, sehen Sie. Und deshalb, Mr. Keating... Und deshalb verhören Sie heimlich Zeugen des FBI und versuchen, sie zu beeinflussen. Na, das Mindeste ist ein Disziplinarverfahren, das Sie zu erwarten haben. Ihr Tyler, für den Sie so plötzlich Ihr Herz entdeckt haben, kommt vor die Geschworenen. Verlassen Sie sich darauf. Und Mr. Graham wird seine Aussagen aufrechterhalten. So, und jetzt möchte ich Graham sofort sprechen. Lieber Mr. Keating, wir befinden uns mitten in einem, wie Sie sich ausdrücken würden, geheimen Verhör. Sie können Ihren Zeugen nach dem Verhör sprechen. Ja, glauben Sie, ich warte hier, bis nein, Sie mit... Nein, nein, nein. So geheim ist unser Verhör nun auch wieder nicht. Bitte, treten Sie an. Harvey, Sie haben vorläufig den Mund zu halten. Ich denke gar nicht daran. Überhaupt bin ich für Sie nicht Harvey, sondern Mr. Williams. Mr. Williams, wenn Sie weiter so mit den Händen herumfuchteln, dann lasse ich Ihnen Handschellen anlegen. Herr Inspektor, ich werde hier verhört, als ob ich ein Verbrecher wäre. Wer ist denn das? Ein Freund Ihres Zeugen Graham. Graham... Sie kennen doch Mr. Keating. Ja. Geben Sie zu, dass die Aussagen, die Sie von Mr. Keating gemacht haben, aus der Luft gegriffen sind. Also, Mr. Meredith, so geht es nun nicht. Wenn Mr. Graham falsche Aussagen gemacht hat, dann wird das FBI feststellen und nicht die Citizen Police, die überhaupt nicht befugt ist, in dieser Angelegenheit etwas zu unternehmen. Ich lasse es nicht zu, dass Sie hier unseren schon Zeugen... Schon gut, schon gut. Graham, Haben Sie die Höllenmaschine, die Sie Ihrer Pflegemutter in den Koffer legten, selbst gebaut? Wollen Sie mich zum Bombenattentäter machen? Ja, das wollte ich auch schon fragen. Was wollen Sie eigentlich von uns? Und überhaupt, was habe ich mit der ganzen Sache zu tun? In der Tat, Mr. Meredith, mir scheint, Sie wollen unbedingt aus einem Zeugen des FBI einen Täter für die Citizen Police machen. Das wird Ihnen nicht gelingen. So, Sie werden Ihre gute Meinung über Graham bald ändern, Mr. Keating. Ryan? Ja? Lassen Sie doch mal das Band laufen. Hören Sie gut zu, Mr. Keating. Fertig? Ja. Dann los. Und nur das Wichtigste, Ryan. Wenn ihr so passen, schreit doch hier nicht so rum. Nach Fragen bekommst du denn mit $10,000? 10.000? 25, mein Lieber. 25? Und du hast doch gesagt, Harvey, dass du mit $10,000 kommst. Nichts, habe ich gesagt. 25 und nicht einen Cent weniger. Andere machen die Arbeit und du steckst das Geld ein. Na, ich habe doch die Maschine in den Koffer gepackt und ich habe auch... Und wer hat das Ding zusammengebastelt? Wer hat das Dynamit besorgt? Ich. Du hast dich nur dämlich angestellt. Wenn dieser Idiot vom FBI nicht genauso dämlich wäre, dann hätte er dir deine Kommunistengeschichte nicht abgekauft, sondern dich selber mal unter die Lupe genommen. Hör doch endlich auf, Harvey. In 8 Tagen bekommst du dein Geld. In 8 Tagen? Wir fahren heute noch zur Versicherung. So, Mr. Keating. Und jetzt dürfen Sie Ihren Zeugen sprechen. Danke. Lege keinen Wert mehr darauf. Dann führen Sie die beiden ab, Ryan. Ja. Was ich noch sagen wollte, Mr. Keating, falls Sie das Band zur Freilassung Tylers brauchen, bin ich gern bereit, es der gesamten Mannschaft des FBI vorzuspielen. Nicht nötig. Vielen Dank, Mr. Keating. Allerdings wird es sich nicht vermeiden lassen, dass das Tonband bei der Verhandlung vor dem Schwurgericht... Ich bitte die Geschworenen, sich zur Beratung zurückzuziehen und das Beratungszimmer erst dann zu verlassen, wenn sie nach bestem Wissen und Gewissen entschieden haben, ob die Angeklagten schuldig oder nicht schuldig sind. Schweigend verlassen die Geschworenen den Saal. Und gleich darauf hetzen die Reporter der Auswärtigen Zeitung in die Telefonzellen, um ihre Blätter mit ausführlichen Berichten über das gemeinste Verbrechen in der amerikanischen Kriminalgeschichte zu füttern. Da, flankiert von 6 Polizisten, die mit großer Mühe die empörte Menge daran hindern, das Urteil selbst zu vollstrecken, werden die beiden Angeklagten abgeführt. Beide durchaus nicht niedergeschlagen. Terry Giesler, ihr Verteidiger, hat nämlich das Verbrechen als Flugzeugsabotage bezeichnet. Für Flugzeugsabotage ist die Höchststrafe 10 Jahre Zuchthaus. Wahrscheinlich hoffen die beiden, dass die Ansicht ihres Verteidigers sich durchsetzt. Unheimlich still wird es jetzt. Die Geschworenen betreten wieder den Gerichtssaal. Sie bleiben vor ihren Plätzen stehen und der Richter fragt den Obmann: Sind Sie zu einem Urteilsspruch gekommen? Ja, Euer Ehren. Wie lautet Ihr Urteilsspruch? Schuldig des Mordes, Euer Ehren. Ach, keine Atempause gönnt einem der Alte. Jetzt bearbeitet er mich schon wieder wegen dieses Falls O'Keefe. Der Mann ist doch bestimmt nicht mehr im Stadio York. Na, irgendeiner müssten doch gesehen haben. Bild hängt doch an jeder Straßenecke. Er wird irgendwo die Grenze überschritten haben. Werde den Fall an FBI abgeben. Meredith? Tyler. Guten Tag, Herr Inspektor. Ah, Tag, Mr. Tyler. Na, was Besonderes? Wie man's nimmt, eigentlich nicht. Ich wollte Ihnen nur sagen, dass ich jetzt den Namen des Mannes weiß, der meine Flugkarte kaufte. Mann. Tyler, kommen Sie sofort her, ja? Bedauere, ich bin jetzt ein gefragter Schauspieler, keine Zeit. Wieso? Na, ich sagte Ihnen doch bei Ihrem ersten Besuch, man muss mit Namen und Bild auf der Titelseite stehen. Schon ist man ein Prominenter. Ja. Ja, stimmt, was da in der Schlagzeile steht, spielt keine Rolle. Hauptsache, es ist recht sensationell. Aber, wie gesagt, keine Zeit, muss zur Probe. Ja, aber... Apropos, Mac O'Keefe heißt der Mann. Ich habe sein Bild gesehen. Goodbye. Hallo. Meredith? Ja? Was machen wir mit dem Fall O'Keefe? Och, den brauchen wir nicht mehr zu suchen. Wieso? Der hat sich in nichts aufgelöst. Wie meinen Sie das? Es war der Mann, der Tylers Flugkarte kaufte. Wir brachten ein Hörspiel von Carlsson-Abend. Inspektor Meredith greift ein. Die Personen und ihre Darsteller waren Inspektor Meredith, Herbert Grosse, Ryan, Hanjo Hasse, Jack Tyler, Fred Düren, Keating, Walter Juppé, Dick Graham, Günther Haag, Harvey Williams, Gerhard Rachold, Grace, Irmgard Düren, Kennedy, Günther Meyer-Brede, Richard Graham, Heinz Scholz, Gepäckbeamter Willi Narloch. Toningenieur Heinz Sebastian, Schnitt Renate Goller, Regieassistenz Horst Liebach, Regie Lothar Dutombe. Und dieses Hörspiel lief erstmals am 18. Juli 1960 im Rundfunk der DDR. Police Department? Inspektor Meredith, bitte. Ach, diese herrlichen Klänge aus alter Zeit. Die Telefone, die Funksprechanlagen, die Alarmtöne, die Morsecodes, die unverständlichen Zeitungsausrufe. Und wie unglaublich klang die Zeitbombe im Flugzeug und die darauf folgende Explosion. Alles perfekt. Ansonsten baute sich das Inspektor Meredith greift ein Hörspiel ein recht interessantes Amerika zusammen. Es ist schwer einzuschätzen, wann diese Geschichte überhaupt spielen soll. Ja, ich weiß, das Hörspiel ist von 1960, aber das berüchtigte Komitee für unamerikanische Umtriebe, das hier im Krimi erkennbar werden soll, hatte seine traurige Herrschaft bereits ein paar Jahre vorher ausgeübt. Dieses Komitee war ein Gremium im US-Repräsentantenhaus. Es sollte ursprünglich die Bedrohung einer Unterwanderung der amerikanischen Gesellschaft durch Anhänger des deutschen Nationalsozialismus bekämpfen. Unter dem Senator Joseph McCarthy wurden ab den frühen 50ern Kommunisten unter Verdacht gestellt. Und natürlich war das nur ein Vorwand, um mit Verschwörungserzählungen und Denunziationen das politische Klima zu beeinflussen und Jagd auf Andersdenkende, Kulturschaffende und Homosexuelle zu machen. Die sogenannte McCarthy-Ära endete mit der Entmachtung des Senators 1955. Jetzt könnte man argumentieren, Inspektor Meredith greift ein, spielt einfach in den späten 1940ern, also vor McCarthy. Andererseits ist aber im Hörspiel Bill Haleys Rock Around the Clock zu hören und dieser Rock'n'Roll-Klassiker erschien erst zu Weihnachten 1955. Nicht schlecht kombiniert. Noch schlauer als Inspektor Meredith, sein Assistent Ryan und das gesamte FBI ist aber, wie immer, die Hörspielredaktion des Mitteldeutschen Rundfunks. Sie hat zu den Beteiligten dieses Meredith-Hörspiels extra noch einmal nachgeforscht, denn es ist so viel unklar. Zum einen wundern wir uns, dass die Rollenliste nicht vollständig ist. Die Schauspielerinnen und Schauspieler der Miss Graham, des Chefs der Citizen Police, der beiden FBI-Beamten, des Richters und des Geschworenenobmanns wurden im Abspann gar nicht erwähnt. Dafür scheint einer der Zeitungsausrufer von Peter Gröger gespielt worden zu sein. Den kennen Sie auch als Synchronsprecher und als Dr. Watson in einer langlaufenden Sherlock-Holmes-Hörspielserie. Trotz aller Unterhaltungsabsichten ist das Meredith-Hörspiel auch ein politisches Werk, wie so oft bei den Radioproduktionen der DDR. Doch die Hintergründe dazu sind spannender als der Krimi selbst. Zum einen, weil es keine Hinweise auf den Meredith-Regisseur Lothar Dutombe gibt. Zum anderen, da die Identität des Autors Carlsson-Abend ebenfalls unbestätigt ist. Das klingt nach Pseudonym, klar. Das Rundfunkarchiv in Potsdam-Babelsberg, das die Hörspielproduktionen der DDR verwaltet, hat keine Klarheit, obwohl es unter dem Namen Carlsson-Abend zwischen 1948 und 1952 noch vier weitere Kriminalhörspiele des Ostdeutschen Berliner Rundfunks bzw. des Deutschlandsenders in den Verzeichnissen gibt. Die schlaue Redaktion des MDR sagt nun, einige Anzeichen deuten darauf hin, dass der aus einer jüdischen Familie stammende Anwalt Friedrich Karl Kaul hinter dem Sonnabend-Pseudonym stecken könnte. Denn Kaul hatte Deutschland 1933 verlassen und blieb bis 1945 in den USA. Genau zu der Zeit also, in der unser Meredith-Stück spielen könnte. Zurück aus dem Exil zog dieser Friedrich Karl Kaul nach Ost-Berlin. Dort trat er in die KPD ein und wurde als Justiziar beim Berliner Rundfunk tätig. Dadurch, dass Kaul zu der Zeit vor der Trennung der Justizsysteme Berlins als Jurist anerkannt worden war, konnte er in beiden Teilen Deutschlands agieren. Er trat oft in Verfahren gegen Täter des NS-Unrechts auf. 1961 reiste Friedrich Karl Kaul zum Eichmann-Prozess nach Jerusalem. Dort wurden ihm Beweisunterlagen gestohlen, die westdeutsche Politiker und Beamte belastet hätten. Die Täter waren ein Vertrauter des damaligen Bundeskanzlers Konrad Adenauer und ein Journalist. Friedrich Karl Kaul trat auch in weiteren Strafverfahren gegen nationalsozialistische Gewaltverbrecher als Vertreter der Nebenkläger für die in der DDR lebenden Opfer auf. Das Nachrichtenmagazin Der Spiegel nannte ihn einen Staranwalt. Im Fernsehen der DDR war Friedrich Karl Kaul vor allem durch seine Rechtsberatungssendung »Fragen Sie Professor Kaul« bekannt. Und Kaul schrieb Kriminalgeschichten, Romane und Hörspiele, teilweise auch unter Pseudonym. Und viele davon zusammen mit dem Schauspieler Walter Juppé. Und dieser Juppé war bei Inspektor Meredith greift ein als FBI-Beamter Keating besetzt worden. Na, so viele Zufälle? Meine Ermittlungen erstreckten sich ja fast nur in dieser Richtung. Nun könnte auch Walter Juppé selbst hinter Karl Sonnabend stecken oder der unauffindbare Regisseur Lothar Dutombe, sozusagen als Doppelpseudonym. Doch hier mutmaßen die schlauen Inspektoren des MDR, dass weder Juppé noch Dutombe sich damals mit den passgenauen Details der Abfertigung von amerikanischen Inlandsflügen und den Zuständigkeiten der New Yorker Citizen Police oder gar des FBI ausgekannt haben konnten. Das konnte man nur bei Friedrich Karl Kaul voraussetzen. Aber es bleibt eine Vermutung, ein ungeklärter Fall, und auch Inspektor Meredith tauchte in keinem weiteren Hörspiel mehr auf. Meine Damen und Herren, versäumen Sie nicht, das nächste Mal wieder Ihr Radio anzustellen. Das war Kein Mucks, der Krimi-Podcast mit herrlichen Radiokuriositäten. Jeden Donnerstag eine neue Folge, zuerst in der ARD-Audiothek. Kein Mucks ist eine Zusammenarbeit aller 9 ARD-Sendeanstalten und der Mitteldeutsche Rundfunk hat Inspektor Meredith nicht nur wiederentdeckt, sondern auch die vielen Zusatzinformationen für diesen Podcast recherchiert. Und ich glaube, damit können wir hier diesen Fall abschließen. Darf ich Ihnen dann heute für Ihre liebenswürdige Mitwirkung danken? Wir sehen uns ja in einer Woche wieder bei dem nächsten Hörspiel. Das klingt nach einem guten Plan. Ich darf mich verabschieden. Mein Name ist Bastian Pastewka. Danke fürs Zuhören. Tschüss.